HR2 Kultur. Archivschätze. Heute erleben Sie noch einmal die Nacht der Wiedervereinigung, wie sie im Radio zu hören war. Die Gemeinschaftssendung der ARD mit Live-Reportagen, Umfragen, Freiheitsglocken und Feuerwerk. Sie hören Stimmen und Stimmungen aus Berlin, Umfragen bei Bürgerinnen und Bürgern der DDR und der BRD und O-Töne von DDR-Ministerpräsident Lothar de Maizière und Bundespräsident Richard von Weizsäcker. Los geht's. Uhr. Sie hören Nachrichten. Mit einem Staatsakt im Berliner Schauspielhaus hat die DDR-Führung am Abend den Beitritt ihres Staates zur Bundesrepublik Deutschland gefeiert. Ministerpräsident de Maizière sagte, die Vereinigung der deutschen Staaten sei eine Stunde großer Freude, aber auch das Ende mancher Illusionen. Von dem ab Mitternacht nicht mehr existierenden Staat DDR erfolge ein Abschied ohne Tränen. An dem Festakt hatten Bundespräsident von Weizsäcker, Bundeskanzler Kohl sowie die Präsidentinnen der beiden deutschen Parlamente Süssmuth und Bergmann-Pohl sowie fast alle Abgeordneten des Bundestages und der Volkskammer teilgenommen. Im alten Zentrum Berlins zwischen dem Brandenburger Tor und dem Alexanderplatz hat inzwischen das große Volksfest zur deutschen Vereinigung begonnen. Mehrere hunderttausend Menschen haben sich versammelt. Um Mitternacht soll nach dem Geläut der Freiheitsglocke und dem Hissen der schwarz-rot-goldenen Flagge der Bundesrepublik vor dem Reichstagsgebäude die Vereinigung Deutschlands symbolisch vollzogen werden. Mit der Herstellung der staatlichen Einheit geht die Nachkriegszeit in Deutschland zu Ende. Das Land erreicht seine volle Souveränität. Bundespräsident von Weizsäcker hat die Deutschen in Ost und West aufgerufen, wirklich teilen zu lernen. In einem Interview des ersten deutschen Fernsehens sagte der Bundespräsident, er glaube, dass die meisten Bürger der Bundesrepublik dazu bereit seien. Den Bürgern der DDR dankte er für ihren Mut, den sie bei ihrer friedlichen Revolution bewiesen hätten. Zum Problem der Stasi-Vergangenheit sagte von Weizsäcker, Gerechtigkeit dürfe nicht auf Vergeltung abzielen, sondern müsse inneren Frieden schaffen. Präsident Bush hofft, dass Iraks Staatschef Hussein in der Golfkrise doch noch eine Wende vollzieht und die Annexion Kuwaits zurücknimmt. In diesem Sinne äußerte sich der Präsident vor Journalisten in Washington. Gleichzeitig wies er jedoch darauf hin, dass es im Verlangen des bedingungslosen Rückzuges und der Wiedereinsetzung der gestürzten Herrscher Kuwaits keine Kompromisse gebe. Saddam Hussein müsse endlich begreifen, dass er isoliert sei. Inzwischen gab es im Blockadering um den Irak zwei Zwischenfälle. Die US-Marine zwang ein unter deutscher Flagge fahrendes Containerschiff zur vorübergehenden Kursänderung. Auch die französische Marine stoppte einen Frachter mit Warnschüssen vor den Bug. Beide Schiffe konnten nach Überprüfung ihren Kurs fortsetzen. Jugoslawiens Staatspräsidium hat die Entscheidung des Parlaments der Republik Slowenien, die Territorialverteidigung vom Bund auf die Republik zu verlagern, als verfassungswidrig bezeichnet und aufgehoben. Das jugoslawische Verteidigungsministerium wurde beauftragt, die Übernahme des Kommandos durch Slowenien rückgängig zu machen. Slowenien strebt seit langem seine volle Souveränität innerhalb Jugoslawiens an. Dort waren im Frühjahr ebenso wie in der Republik Kroatien die Kommunisten abgewählt worden. Beide jugoslawischen Teilrepubliken streben eine Konföderation an, die den jugoslawischen Vielvölkerstaat sprengen würde. Das erste Treffen zwischen der litauischen Führung und der sowjetischen Zentralregierung hat offenbar Fortschritte auf dem Weg Litauens in die Unabhängigkeit gebracht. Wie ein Regierungssprecher der Baltischen Republik sagte, werden offizielle Verhandlungen in etwa 2 Wochen beginnen können. Die Gespräche waren im Juli vereinbart worden, nachdem das litauische Parlament seine Unabhängigkeitserklärung vorläufig ausgesetzt hatte. Als Ausgleich dafür hatte Moskau die Wirtschaftsblockade gegen Litauen aufgehoben. 2 Ergebnisse vom Fußball. Im Rückspiel um den Europapokal der Landesmeister kam Bayern München mit einem 4:0-Sieg über Apoel Nicosia in die 2. Runde. Im Rückspiel um den UEFA-Pokal kam Borussia Dortmund ebenfalls 1 Runde weiter. Die Borussen besiegten den Chemnitzer FC mit 2:0 Toren. Der Wetterbericht des Deutschen Wetterdienstes, die Lage. Ein Hoch bestimmt morgen das Wetter in großen Teilen Deutschlands. Im Laufe des Tages greift ein Sturmtief auf den Norden und Westen über. Die Vorhersage. In der Nacht Bewölkungsrückgang, Gegen Morgen in den Niederungen verbreitet Nebel. Tiefste Temperaturen nachts 5 bis 10 Grad. Tageshöchsttemperaturen 15 bis 20 Grad. Die Temperatur in Berlin-Dahlem um 22.30 Uhr 10 Grad. Soweit die Nachrichten, abschließend die Zeit. Es ist 23.05 Uhr. Der Verkehrslagebericht. Berlin. Rund um den Bezirk Mitte herrscht zähfließender Verkehr mit Stillstand. Kraftfahrern wird dringend empfohlen, diesen Bereich zu meiden und auf öffentliche Verkehrsmittel auszuweichen. In Zehlendorf kommt es am ehemaligen Übergang Glienicker Brücke zu erheblichen Behinderungen. Sämtliche Parkplätze sind belegt. Niedersachsen. A2 von Hannover in Richtung Berlin. Zwischen Braunschweig-Ost und Helmstedt-Marienborn zähfließender Verkehr mit Stillstand auf der gesamten Strecke. Empfehlung. Ab Braunschweig-Ost über die U39, U41 und dann U43 bis Helmstedt. Verkehrsteilnehmer sollten unbedingt die empfohlene Umleitungsstrecke benutzen und nicht über die B1 fahren, dort ist ebenfalls eine Baustelle. A2 von Berlin in Richtung Hannover, zwischen Helmstedt und Braunschweig-Ost ca. 30 Kilometer zähfließender Verkehr mit Stillstand nach Unfällen und durch hohes Verkehrsaufkommen. A7 Hannover-Kassel. Zwischen Laatzen und Hildesheim wegen Bauarbeiten steht auf beiden Richtungsfahrbahnen jeweils nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. In Richtung Hannover 1 Kilometer Stau. 3 Kilometer Stau in Richtung Kassel. Empfehlung: Richtung Hannover ab Hildesheim über die U29 bis Laatzen. Richtung Kassel ab Laatzen über die U48 bis Hildesheim. Hessen. A4 Bad Hersfeld Richtung Herleshausen. Zwischen Obersuhl und Wommen hohes Verkehrsaufkommen. Circa 6 Kilometer Stau. Bayern. Grenzübergang A93 Kufstein Autobahn. 60 Minuten Wartezeit für Lkw bei der Ausreise. Auf der A9 von Nürnberg in Richtung Berlin zwischen Naumburg und Weißenfels 5 Kilometer Stau nach mehreren Unfällen. A10 Berliner Ring. Zwischen dem Abzweig Drewitz und Schönefelder Kreuz 10 Kilometer Stau nach Unfällen im Baustellenbereich. Soweit die Verkehrsdurchsage. Hallo und guten Abend allerseits. Der Countdown zur Deutschen Einheit läuft. Weniger als 55 Minuten sind es noch bis Mitternacht und Sie hören wie seit 18 Uhr heute Abend schon die Gemeinschaftssendung der ARD, die heute vom Senderfreies Berlin und vom Westdeutschen Rundfunk gemeinsam produziert und aus Berlin gesendet wird. Hier in Berlin weiterhin bis 6 Uhr früh am Mikrofon Manfred Erdenberger und Peter Pistorius. Und wir greifen die Tagesaktualität noch einmal auf. Eckhard Pohl beim Norddeutschen Rundfunk sendet aus Hamburg. Berichte von heute. Und in der zweiten Runde geht es auch hier um das Thema des Tages. Wir berichten über den Festakt im Ostberliner Schauspielhaus, eine letzte Infas-Umfrage in der DDR und die deutsch-deutsche Begegnung im UEFA-Cup. Kurt Masur war einer der Väter der Wende in Leipzig. Heute Abend dirigierte der Chef des Gewandhausorchesters im Ostberliner Schauspielhaus Beethovens 9. Symphonie. Der Festakt im Beisein politischer Prominenz aus Ost und West setzte den feierlichen Schlusspunkt des Weges zur deutschen Einheit. Martin Fritz berichtet. Draußen wurde gegen Deutschland gepfiffen, drinnen erklang Beethovens 9. und die Ode an die Freude. Solch widersprüchliche Gefühle löste heute Abend vor und im Ostberliner Schauspielhaus auf dem Platz der Akademie der Festakt der DDR-Regierung aus, mit dem sich die Deutsche Demokratische Republik als eigenständiger Staat verabschiedete. Als letzte Amtshandlung brachte Lothar de Maizière in seiner besten Rede in 6 Monaten die widersprüchlichen Gefühle der meisten bald ehemaligen DDR-Bürger auf diesen Nenner. Es ist eine Stunde großer Freude, es ist das Ende mancher Illusionen und es ist ein Abschied ohne Tränen. Jetzt könne der Weg in die Zukunft unter hoffnungsvollen Vorzeichen angetreten werden. Freiheit, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und soziale Gerechtigkeit. In einem Blick zurück rechnete der Christdemokrat mit dem alten SED-Staat auf das Schärfste ab. Das Ende offenbarte ein System, das die Grundsätze der Gleichheit bedenkenlos missachtete, die ökologischen Lebensgrundlagen skrupellos ruinierte, den katastrophalen Niedergang der Wirtschaft vorsätzlich verschleierte und Gefangene verkaufte, Terroristen ausbildete und mit verlogenen Feindbildern vor allem die Jugend täuschte. Doch die Gewalt der SED habe nicht das letzte Wort behalten. Dann dankte der noch Ministerpräsident den Bürgerbewegungen dafür, dass sie die Wende erstritten haben und Ungarn für die Grenzöffnung. Mit dem heutigen Tag stehe man an der Schwelle einer neuen Zeit. De Maizière warb um Respekt vor den Idealen der anderen, auch wenn man sie nicht teile. Die gemeinsame Zukunft der Deutschen hänge vom wechselseitigen Verständnis ab. Es dürfen die auf der einen Seite nicht die hohe Warte als ihre Plattform begreifen und die auf der anderen Seite dürfen sich nicht nur als Lernende ansehen, die durch ihre Geschichte zusätzlich belastet sind. Das Ende der DDR sei eine Wende zum Positiven, wie sie die Geschichte nur selten bereithalte. Man trete einer demokratischen Ordnung bei, die sich trotz mancher Unzulänglichkeiten bewährt habe. Der Ministerpräsident mahnte: Nicht, was wir gestern waren, sondern was wir morgen gemeinsam sein wollen, vereint uns zum Staat. Von morgen an wird es ein geeintes Deutschland geben. Wir haben lange darauf gewartet. Wir werden es gemeinsam prägen und wir freuen uns darauf. Nach der 9. von Beethoven war auch der letzte der Festaktbesucher in Silvesterstimmung. Auf Schleichwegen machte man sich auf den Weg zum Platz der Republik vor dem Reichstag in Sachen Freiheitsglocke und Fahnenhissen. Martin Fritz war das über den Festakt im Ostberliner Schauspielhaus. Letzter Tag der DDR heute und zum letzten Mal haben die Meinungsforscher von Infas dort eine Umfrage veranstaltet, deren Ergebnisse am Abend bekannt wurden. Es ging um die Bewertung von 4 Jahrzehnten DDR, aber auch um die Erwartungen an die gesamtdeutsche Zukunft. Was die 1000 Befragten antworteten, fasst Jutta Bielig zusammen. Mit einem Blick zurück, nicht nur im Zorn, so nehmen die DDR-Bürger Abschied von ihrem Staat. Das ist das Ergebnis einer Repräsentativumfrage von Infas, der letzten, die das Bonner Meinungsforschungsinstitut in der Nord-DDR veranstaltet hat. Immerhin die Hälfte der 1000 Befragten gab an, die 40 Jahre im sogenannten Arbeiter- und Bauernstaat als gute oder doch zumindest eher gute denn schlechte Zeit in Erinnerung zu haben. In der Rückschau am Vorabend der Einheit überwiegt das Schlechte bei nur 35% der Befragten, die im Nachhinein ihre DDR-Jahre mit eher schlecht als gut bewerten. Ganze 8% der Befragten vergibt ohne jede Einschränkung die Note schlecht. Die Meinungsforscher wollten aber auch wissen, was die DDR-Bürger in ihrem Staat gut bzw. nicht gut gelöst fanden. Die Antworten zeigen, vor allem der sozialen Sicherheit trauern die DDR-Bürger nach. Denn dieses Problem hatte, so 79% der Befragten, der andere deutsche Staat gut gelöst. Auch für Solidarität und gemeinschaftlichen Umgang der Menschen untereinander habe die DDR gut gesorgt, meinen 65% der Befragten. Und mehr als die Hälfte lobt die DDR-Kulturförderung, immerhin ein Drittel rühmt Funktionsfähigkeit und Sicherheit des Staates. Völlig versagt aber hat die DDR im Urteil ihrer Bürger beim Umweltschutz und in der Wirtschaftspolitik. Da sind sich jeweils rund 90% der Befragten einig. Schlechte Erinnerungen hat, wen wundert's, die übergroße Mehrheit, 85%, an die demokratische Teilhabe der Bevölkerung bei politischen Entscheidungen in der DDR. Entfaltungsmöglichkeiten der Persönlichkeit beurteilen 77% der Befragten in der Rückschau negativ. Aber fast die Hälfte der DDR-Bürger gesteht ihrem Ex-Staat zu, er habe einen Beitrag zum Frieden geleistet. Trotz des leisen Abschiedsschmerzes, der aus den Umfragedaten spricht, jetzt schauen die frischgebackenen Bundesbürger mit Optimismus nach vorn. Nur 4% der Befragten sehen für die Zukunft schwarz, beurteilen sie als schlecht. Die große Mehrheit der Befragten aber ist zuversichtlich. Für die Zukunft im vereinten Deutschland erhoffen sich 28% eine uneingeschränkt gute Zeit. 38% erwarten, dass unterm Strich das Gute überwiegt. Ein Bericht von Jutta Bielig. Am Vorabend der Vereinigung gab es noch ein letztes deutsch-deutsches Duell, wenn auch nur auf dem Fußballrasen. In Chemnitz erreichte Borussia Dortmund die zweite Runde im UEFA Cup. Ebenfalls erfolgreich war Bayern München heute gegen die Mannschaft von Nikosia. Informationen von Petra Sasse. Das letzte offizielle Duell vor der Vereinigung endete mit einem Sieg des Bundesliga-Clubs gegen den Vertreter der DDR-Oberliga, die künftig Oberliga Nordost heißt. Borussia Dortmund gewann gegen den FC Chemnitz im Rückspiel mit 2:0. Die erste Begegnung hatten die Dortmunder mit dem gleichen Ergebnis für sich entschieden. Damit steht fest, Borussia Dortmund hat die zweite Runde erreicht. Dem Tag angemessen war es eher eine freundschaftliche Begegnung, zumal die Mannschaft aus Westfalen stets überlegen war und ungefährdet zum Erfolg kam. Die Tore schossen Thomas Helmer und Michael Rummenigge vor 10.000 Zuschauern in Chemnitz. Eine dritte deutsche Mannschaft trat auch bereits heute Abend zum Europacup-Rückspiel der ersten Runde an. Meister Bayern München hatte Hapoel Nikosia zu Gast und wollte zeigen, dass der knappe 3:2-Erfolg auf Zypern die wahren Verhältnisse nicht wiedergespiegelt hatte. Heute fielen dann auch mehr Tore. Hans-Peter Pull sagt Ihnen, wie viele für wen. Der deutsche Rekordmeister, der FC Bayern München, hat das Achtelfinale im europäischen Wettbewerb der Landesmeister erwartungsgemäß erreicht. Am heutigen Abend gewannen die Münchner vor 11.000 Fußballfreunden im Münchner Olympiastadion standesgemäß gegen den zypriotischen Vertreter von Apoel Nikosia mit 4:0. Bei Halbzeit mussten allerdings die Schützlinge von Trainer Jupp Heynckes mit einem 0:0-Ergebnis in die Pausen gehen. Serienweise und reihenweise wurden guten Chancen in der ersten Halbzeit vergeben. Der gordische Knoten, der platzte erst in der 48. Minute. Da war es nämlich Klaus Augenthaler, der ein Zuspiel von Manfred Bender aufnahm und dann aus 20 Metern den Ball in den Kasten der Gäste von der Mittelmeerinsel versenken konnte. Das Ganze, wie gesagt, in der 48. Minute. Dann das 2:0 nach Flanke von Dorfner in der 66. Minute war Radmilo Mihajlovic erfolgreich. Es war dann das 199. Tor und der jugoslawische Mittelstürmer in Reihen des deutschen Rekordmeisters, der heute den Vorzug vor Roland Wohlfahrt erhalten hatte. Er war es auch, der in den Schlussminuten dieser insgesamt doch recht schwachen Partie zwei weitere Treffer markieren konnte. In der 89. Minute nahm Mihajlovic ein Zuspiel von den eingewechselten Brian Laudrup auf und köpfte den Ball am 5-Meter-Raum stehend ins Tor. Und wenige Sekunden später, in der 90. Minute, war es wieder Radmilo Mihajlovic, diesmal nach Zuspiel von Thomas Strunz. Der deutsche Meister also in der nächsten Runde 4:0. Allerdings von diesem mit Volldampf aus der Krise, wie die Bayern lautstark vor dem Spiel formuliert hatten, war heute im Olympiastadion noch nicht viel zu sehen. Aber immerhin ein Anfang ist gemacht. Der FC Bayern München hat 4:0 gegen Apoel Nikosia gewonnen, hat die nächste Runde erreicht und hofft jetzt auf gute Spiele in der Fußball-Bundesliga. 4 Tore für die Bayern, da war dann auch der Münchner Trainer Jupp Heynckes im Großen und Ganzen zufrieden, nachdem er in der Vergangenheit sein Team oft schelten musste. Man muss sehen, dass wir heute eine deutliche Leistungssteigerung zu verzeichnen hatten und die Mannschaft gut gespielt hat. Nur die Chancenauswertung war heute mangelhaft. Normalerweise hätten wir 10 Treffer erzielen müssen. Borussia Dortmund und Bayern München also weiter. Die anderen deutschen Vereine versuchen sich morgen. Bunt gemischt waren sie, die Berichte von heute, aber, und Sie werden das gemerkt haben, wir sind kaum über die deutschen Grenzen hinausgekommen. Wer möchte uns das übel nehmen in dieser Nacht der Deutschen? Wir bleiben in Deutschland, wir bleiben in Berlin. Vom Berliner Reichstag erreichen uns Nachrichten, dass es dort etwas turbulenter in dieser vergangenen halben Stunde zugegangen ist. Viele Menschen haben die Absperrungen durchbrochen. Wir wollen nachher einmal hinschalten zu Axel Barkhausen und uns informieren lassen, was dort Sache ist. Wir haben aber auch vorgesehen Schaltungen nach Leipzig, nach Erfurt und wieder zurück nach Berlin, nachdem wir natürlich auch noch mal nach Bonn geschaut haben. Der Countdown zur Deutschen Einheit läuft weiter, 38 Minuten noch, aber der Pulsschlag in Berlin geht schneller. Wir rufen Axel Barkhausen am Reichstag. Hallo, Herr Kollege. Es tönt Musik im Hintergrund und der Reporter ist hoffentlich nicht von den Wogen der Zuschauer, die zum Reichstag dringen, über die Absperrungen gespült worden. Wir nehmen unsere Musik wieder auf und rufen nochmal. Am Reichstag in Berlin steht eine Inschrift, sie lautet dem deutschen Volke. Und das Volk nimmt's offenbar wörtlich, strömt in Massen zum Reichstag, irgendwo zwischen Reichstag und Brandenburger Tor. Unser Reporter Axel Barkhausen. Ich stehe schon direkt am Reichstag. Das Problem muss gewesen sein, dass in der Einsatzzentrale der Sicherungskräfte irgendjemand an wichtiger Position nicht daran gedacht hat, dass es die Mauer nicht mehr gibt. Nachdem es am Brandenburger Tor so voll geworden war, dass nichts mehr ging, sind immer mehr Menschen in die Straßen von Ost-Berlin gegangen, ehemals Ost-Berlin, die von hinten auf den Reichstag führen, früher aber nicht führen konnten, wegen der Mauer eben. Die gibt es nun nicht mehr. Und da standen ein paar einsame Volkspolizisten, die sollten Zehntausende im Zaum halten. Das ist ihnen nicht lange gelungen. Und so ist jetzt das eingetreten, was sicherlich nicht geplant war. Der Reichstag ist umbrodelt von Menschenmassen. Um beide Seiten herum kommen sie. Die Auffahrt ist dicht mit Menschen vollgepackt. Oben spielt tapfer das Orchester, das hat noch einen kleinen Raum vor sich frei. Der wird ganz diszipliniert eingehalten, sicher auch deshalb, weil hier niemand ist, um Krawall zu machen, aber um gute Plätze zum Gucken zu bekommen. Viel dichter dran, als das geplant war. Die Polizeieinsatzkräfte, mit denen ich eben kurz sprach, sehen natürlich keine Chance in der Kürze der Zeit und noch dazu friedlich hier etwa den Platz wieder zu räumen, den Zustand, wie er gewünscht war, herzustellen. Die hier vor den Reichstag treten wollen, müssen sich also entscheiden, ob sie statt wie geplant vor dem Volk nun alles direkt unter dem Volk zelebrieren wollen. Herr Barkhausen, das Schrecklichste wäre ja, der wunderschöne Rollrasen hätte gelitten. Das leider kann ich nicht sehen, so erhöht ist meine Position nicht, ob die auch auf den Rasen getreten sind. Was schlimmer sein könnte, ist, dass hier in diesem Rückraum zahllose Feuerwehr- und Rettungswagen stehen und die können sich keinen Meter mehr bewegen. Wenn ich Ihnen mal sage, was vor mir ist, da haben sich verkeilt so ungefähr 30 Autos von Feuerwehr über Briten, Franzosen mit Fahrern und Uniformen, dazwischen VP, schon in Westberliner Bemalung und besagte Rettungswagen. Also hier geht nichts mehr. Axel Barkhausen war das, zwischen Reichstag und Brandenburger Tor. Wir hatten Ihnen ja versprochen und angekündigt, dass wir aus Berlin herausschalten wollen, um mal zu sehen, wie es an den übrigen Orten der Republik aussieht. Wir kommen im Moment nicht heraus. Deswegen drehen wir uns im Kreis und schalten jetzt einmal hinüber zum Marx-Engels-Platz, wo wir heute Abend schon mal waren, zu Ulrich Leithold. Ja, ich stehe unterhalb des Staatsrats. Das ist der Sitz des Staatsoberhaupts der dahinscheidenden DDR. Und das mag sicherlich der einzige Platz jetzt noch in der dahinsiechenden DDR sein, über dem noch die Landesfahne weht, also das Schwarz-Rot-Gold mit Hammer, Zirkel und Ehrenkranz hier auf dem Portal des Staatsrats. Das ist ja das letzte Relikt des alten Berliner Stadtschlosses, das damals 1950 geschleift worden ist. Auf der anderen Seite, wenn ich herüberschaue auf den Marx-Engels-Platz, früher Lustgarten, also zwischen Palast der Republik, jetzt geschlossen und wie ein schwarzer Klotz daliegend, und Außenministerium der DDR, das auch keine Funktion mehr hat. Da sind angeordnet Bierbuden, Festzelte, da ist eine Bühne, wir hören Musik im Hintergrund und ein paar hundert Meter weiter da verläuft die Magistrale hier in Ost-Berlin, also die Linden, die Straße unter den Linden zwischen Alexanderplatz und Brandenburger Tor. Und in die Richtung bewegt sich eigentlich im Moment auch alles, wenngleich der Marx-Engels-Platz eigentlich den ganzen Abend schon nicht so gefüllt war, wie man das hätte vielleicht annehmen können. Auf den Linden ist demgegenüber viel mehr los. Ich habe dort in diesem Gewusel, diesem Hin- und Hergeschiebe mal einige Leute gefragt, wie ihnen das Fest der Einheit, was dort gefeiert wird, gefällt. Mir gefällt es gut. Mir gefällt es. Und Ihnen? Mir auch. Ich bin ganz erstaunt, dass so viele Leute unterwegs sind. Überwältigend, möchte ich sagen. Wer da nicht mitgemacht und wer nicht hier ist, hat bestimmt was versäumt. Das ereignet sich ja nie wieder, hoffentlich. Ne? Da kann man im Moment noch nicht viel zu sagen. Viel Menschen und... Wie geht's Ihnen? Mir geht's also fast genauso, dass also überwältigend ist, also wie viele Menschen hier so auf der Straße sind. Ist unterschiedlich. Also. Die deutsche Einheit zwischen Imbissbuden und Bierständen, meinen Sie, das ist die richtige Atmosphäre? Normalerweise nein, aber die große Freude ist eigentlich überall da und ja, überall, wo ein Volksfest ist, ist nun mal halt Imbissstube und so weiter da. Ne? Und ja auch so sehen. Ja, man muss es, glaube ich, so sehen. Ne? Anders geht's nicht. Ne? Ja, durchaus gemischte Gefühle, überschwängliches wenig, Herr Pistorius. Aber das mag vielleicht am Brandenburger Tor aufkommen. Ein kleines Aperçu von hier vielleicht noch an der Volkskammer zur Straße unter den Linden hin. Dort hatte man ja an der Marmorwand 1973 und bis heute den Schriftzug angebracht, Volkskammer der Deutschen Demokratischen Republik. Diesen Schriftzug haben Souvenirjäger schon am frühen Abend demontiert und die Buchstaben einzeln nach Hause getragen. Wenn ich das bei der Gelegenheit, bevor wir weiterschalten oder es zumindest versuchen, einfügen darf, die Demontage der DDR, sie passiert ganz im Stillen auch. Natürlich nicht nur heute Abend, sondern schon vorher aus Dresden, wohin wir heute Abend nicht gehen, erreicht uns die Meldung, dass dort die historischen Plätze, der Schlossplatz, wie er früher hieß, und auch die Augustusbrücke, wie sie hieß, bevor sie in Dimitrovbrücke umbenannt worden ist in ihre alten Namen. Also auch hier ein Stückchen Demontage stattgefunden hat in aller Stille. Und jetzt höre ich gerade, dass wir Erfurt haben. Ja, die Montage hat in diesem Falle funktioniert. Die Montage der Leitungen zu einem Übertragungswagen unserer Kolleginnen und Kollegen vom Hessischen Rundfunk in Erfurt am Rathaus am Fischmarkt, rufe ich Jens Borchers. Eine sehr ruhige Atmosphäre hier im Erfurter Rathaus am Fischmarkt. Um uns rum steht eine Gruppe von Menschen. Ich vermute einfach mal, dass sie alle auf der Suche danach sind, wo etwas los ist. Mir hat eben jemand gesagt, in Erfurt würden sie sich immer ein bisschen bedeckt halten. Das kann man wohl sagen. Hier sind Gruppen von Menschen unterwegs, die irgendwie ab und zu mal einen Knallkörper fallen lassen. Gruppen von Menschen, die in die eine oder andere Kneipe hereinschauen. Aber insgesamt muss ich sagen, ist es in Erfurt nicht sehr weit her mit der großen Feier zur Deutschen Einheit. Ist das den ganzen Tag über so gewesen oder ist es am Abend schon die Erschöpfung der Feiern des Tages? Kann man nicht sagen. In Erfurt ist heute sehr viel los gewesen. Die Leute haben sehr viel eingekauft. Wir haben auch mit vielen, vielen gesprochen. Viele haben gesagt, sie würden heute Abend zu Hause bleiben, würden im Familienkreis ein bisschen Fernsehen gucken, was in Berlin los ist, sich da unterhalten. Viele haben uns gesagt, ja, natürlich sind wir froh, dass die deutsche Einheit kommt. Natürlich sind wir froh, dass die DDR als Staat endlich verschwindet. Aber die Probleme, die jetzt auf uns zukommen, die Ungewissheit, was jetzt in der Zukunft passieren wird, die ist auch so groß, dass nach so einer richtig herzzerberstenden Feier eigentlich nicht die Stimmung ist. Jens Borchers war das, aus Erfurt, aus dem Rathaus am Fischmarkt. Wir machen den großen Sprung von Erfurt in Thüringen hinauf nach Rostock. Henning von Lewis, wie feiern denn dort die klaren Norden, die kühlen? Sind sie so kühl? Nein, die sind überhaupt nicht kühl heute Abend. Die Mecklenburger und die Vorpommern sind sehr aktiv und sehr munter, muss man sagen. Der Norden feiert ganz kräftig mit, diese Nacht der Deutschen Einheit. Hier auf dem Universitätsplatz im Herzen von Rostock ist viel los. Drängen sich die Menschen zwischen bunten Verkaufsständen, zwischen Imbissbuden und vor allem vor den vielen Zapfhähnen, wo Bier auch geschenkt wird. Eine Rostocker Brauerei schenkt ihr Bier aus der Nachbildung eines alten Wikingerschiffes auf. Und maritim zugehen wird es auch um Mitternacht hier, wenn die Bürgermeister von Rostock und Bremen die deutsche Einheit sozusagen einläuten werden, und zwar mit einer alten Schiffsglocke aus dem Schifffahrtsmuseum Rostock. Es wird offenbar auch noch geredet auf dem Platz dort, wo Sie stehen. Ja, hier ist eine Fernsehübertragung vom Universitätsplatz. Da ist der Bürgermeister im Moment dabei. Hier spielen Rockbands, die Gruppe Karat und andere. Godewind ist, glaube ich, auch dabei. Und hier tut sich eine ganze Menge. Schon lange wehten nicht mehr so viele Fahnen in Rostock wie heute Abend. Andere Fahnen als früher, die alte Zeit, sie scheint schon unendlich weit zurück zu sein. Es fand allerdings auch ein Gottesdienst statt, wo die Menschen an diese Zeit erinnerten und dann vor allem an die Monate auch des Kampfes, des Ringens um die Demokratie in diesem Land. Ja, von der Mecklenburger Waterkant war das, Henning von Lewis. Das ist eine echte ARD-Gemeinschaftssendung in dieser Nacht von 6 bis 6 am Vorabend und dann am Tag der Deutschen Einheit von WDR und SFB aus Berlin. Nach den Ü-Wagen des Deutschlandfunks und des Hessischen Rundfunks strapazieren wir jetzt ein solches Gerät des Westdeutschen Rundfunks, gehen nach Bonn zu Bettina Böttinger und fragen ketzerisch, wie feiert denn das Bundesdorf? Mittlerweile, Erdenberge, nicht mehr ganz so beschaulich, wie es heute angefangen hat. Sie hören wahrscheinlich im Hintergrund, das Popmusikprogramm ist beendet und es darf einfach heute nicht fehlen. In der Beethovenstadt Bonn, die Ode an die Freude. 30.000 bis 40.000 Menschen, die Polizei hat mittlerweile alle Zufahrtsstraßen abgesperrt. Es scheint so, als strömten alle Bonner und Bonnerinnen auf die Straße, alt und jung. Zum Beispiel jung, Fabian, 12 Jahre alt. Fabian, du feierst hier in die Einheit. Was ist denn das für dich, die Einheit? Ja, also wir haben nicht miterlebt, wie die Mauer gebaut wurde, aber also können wir das nicht so nachfühlen, aber das Wichtigste ist ja, dass jetzt Deutschland wieder eins wird. Und die Martina, die ist auch 12. Was heißt das für dich? Freust du dich? Ja, also dass die einzelnen Familien, die getrennt worden sind, dass die wieder zusammenleben können, dass man sich auch besuchen kann und dass nicht immer diese Grenze immer überall gemalt ist und dass es halt jetzt wieder ein Land ist und nicht, dass alle zusammenleben können und da nicht immer sowas fehlt. Freude bei den Jungen, obwohl, wir haben es vorhin schon mal gesagt, dieser Tag ja für Bonn auch so ein Stückchen Abschied nehmen heißt. Ein Stückchen Abschied nehmen von den 41 Jahren Bundeshauptstadt. Und manche sind davon nicht begeistert, andere sagen wiederum, es geht weiter mit einem neuen Deutschland, einem Gesamtdeutschland. Ich frage Bonnerinnen hier auf dem fast überfüllten Bonner Marktplatz, haben Sie auch ein bisschen Traurigkeit im Herzen oder wie gehen Sie diesem 12-Uhr-Datum entgegen? Nee, ich sehe dem mit Freude entgegen. Wir haben Verwandte drüben und wir sind mit ganzem Herzen heute bei denen. Da kann man nur auf rheinländerisch sagen, Herr Erdenberger, man muss auch Jönne können. Es ist also nicht so, dass die Bonner, naja, sich ein wenig zurückziehen, ein wenig Trotz haben, obwohl ihr Kampf natürlich auch bei dieser getragenen Musik in den Herzen weitergeht für Bonn als Regierungssitz. Und hier werden dann in drei Tagen genau genommen, die 144 Abgeordneten aus der DDR erwartet und ich denke auch mit aller Offenheit. Ja, und Kompliment an die jungen Bonnerinnen und Bonner, die ihren Gefühlen da vorhin Ausdruck verliehen haben. Mehr Kinder ins Programm, würde ich sagen, an einem solchen Tag. Das wiegt dann noch viel schwerer als das Wort jedes Politikers. Können wir da nochmal eben, ich weiß nicht, wie weit die Mikrofone reichen und tragen, in diese erhebende Stimmung hineinhören, bevor wir uns dann ganz leise rausschleichen, weil wir hier in Berlin noch ein bisschen das zu tun haben. Das können wir, Herr Erdenberger, bevor gleich an die 40.000 die Nationalhymne anstimmen, noch einmal der Chor der Europäischen Gemeinschaft. So manch einer wird sich morgen früh die Augen reiben, wenn er aufwacht an diesen neuen Feiertag der deutschen Einheit. Und dann muss er sich zurückbesinnen an das, was jetzt noch kommt, was uns bevorsteht. Nämlich der Höhepunkt dieses Abends, dieses Vorabends, dieses Countdowns zur deutschen Einheit. Und der spielt sich ab am Platz vor dem Berliner Reichstag, am Platz der Republik, wo nun die Glocken läuten werden, wo die Fahne gehisst wird, wo die Nationalhymne gesungen wird. Und Volker Mayer ist unser Mann dort, der uns über diesen Höhepunkt dieses Tages berichten wird. Und die Fahne kommt. Genau in diesem Moment wird sie herausgetragen, die Treppe herunter aus dem Reichstag. Und sie wird gleich von 14 jungen Leuten aus ganz Berlin zum Fahnenmast getragen werden, der eigens für dieses Mitternachtsereignis aufgestellt wurde vor der imposanten Kulisse des Reichstagsgebäudes. Dort, wie man weiß, soll sie dann für immer hängen. Es hat sich alles ganz anders abgespielt, als der Regisseur dieser Nacht es sich ausgedacht hat. Es sollte eine perfekte Inszenierung werden mit den 2500 Ehrengästen auf der breiten Treppe vor dem Westportal des Reichstags, das von 8 Säulen getragen wird. Eine tolle Kulisse. Die Bühne davor also mit den Ehrengästen und dann ganz weit weg das Publikum. Aber das Volk hat sich seinen Weg gebahnt. Es will ganz unmittelbar dabei sein an diesem Tag, in dieser Nacht, um von einer Menschenmenge sind wir hier auf einer kleinen Insel, einem kleinen Turm, auf dem die Fernsehkameras stehen. Und um uns herum haben die Menschen sich den Platz der Republik erobert, haben nur noch ein wenig Respekt vor dem frisch angelegten Zierrasen unmittelbar vor dem Portal. Und ansonsten, soweit mein Auge reichen kann, ich sehe nur Menschen, Menschen, Menschen. Es müssen Zehntausende sein, vielleicht sehr viel mehr als 100.000. Und in dieser Menschenmenge viele Fackeln, viele schwarz-rot-goldene Fahnen. Und über den Köpfen, da blitzt ab und an auch mal das Blaulicht der Polizei, die es aufgegeben hat, diese Menge hier irgendwie hinter irgendwelchen Barrieren zu halten. Die Menschen sind nun also unmittelbar ganz dicht dran an dem, was jetzt hier passieren wird auf dem Platz der Republik. Die Fahne wird noch immer nicht getragen, sie ist immer noch ausgebreitet, von allen Seiten gehalten von jenen 14 jungen Leuten, von denen ich schon gesprochen habe. 60 Quadratmeter groß ist das schwarz-rot-goldene Tuch. Und lassen Sie mich einen Moment über die Bedeutung dieses Ortes sprechen. In wenigen Minuten vollendet sich ja hier, was vor nicht mal einem Jahr mit dem Fall der Mauer begann. Genau hier, hinter dem Reichstagsgebäude, verlief ja diese Mauer quer durch Berlin und war damit Symbol auch für die Teilung Deutschlands. Und diese Teilung, sie wurde seit Monaten schon nach und nach überwunden. Und die Einheit, die soll jetzt beginnen, jetzt in wenigen Minuten. Das Zusammenwachsen, das mag dann noch eine Weile dauern. Jetzt wird es erst mal zusammengefügt, was zusammengehört. Und dieser Platz der Republik vor dem Reichstagsgebäude war schon immer Symbol für die Demokratie in Deutschland, aber auch für ihren Niedergang dann im Jahre 1933, wo dann kurz nach dem Machtantritt von Hitler ja auch dieses Gebäude in Flammen gestanden hat. Es war dann nach dem Zweiten Weltkrieg noch einmal in Trümmer gelegt worden, am Ende des Zweiten Weltkriegs im Mai 1945 von sowjetischer Artillerie. Das massige Gebäude, es sieht ja eher aus wie eine Trutzburg mit den vier mächtigen Türmen. Und jetzt ist es angestrahlt in, ja, so rosa-gelb leuchtet der Sandstein im Scheinwerferlicht und die Flagge setzt sich jetzt in Bewegung, waagerecht getragen, selbstverständlich von den 14 jungen Leuten. Sie gehen langsam zu auf den Mast, sie haben noch ein paar Meter und dann heißt es, die Flagge hissen. Stundenlang haben sie das vorher geübt, vor den Kameras aus aller Welt, vor den vielen Tausenden von Journalisten, die das dann übertragen und in den Zeitungen drucken werden. Gleich wird die Freiheitsglocke ertönen und in diesem Moment wird die Flagge dann gehisst werden. Die Freiheitsglocke wird vom Rathaus Schöneberg übertragen, hier vor den Platz der Republik. Und im Hintergrund die Bläsermusik, die die Menschen hier schon seit über einer Stunde eingestimmt hat, feierlich eingestimmt hat auf diesen Moment, im Gegensatz zu den eher fröhlichen Festen, die es unter den Linden bis hin zum Alexanderplatz auf verschiedenen Bühnen gibt. Hier also dann doch mehr der festliche Höhepunkt. Die Flagge ist nun bis zu dem 23 Meter hohen weißstrahlenden Mast getragen worden. Nun warten wir dann auf den Moment, wo sie gehisst werden will. Auf der breiten Treppe, übrigens über 100, 120 Meter breit, hier die Front des Reichstagsgebäudes, in der Mitte dieses imposante Westportal. Davor stehen also die 2.500 Ehrengäste, Gäste der Bundestagspräsidentin, der Hausherrin hier, Rita Süssmuth. Und sie alle warten auf jeden Moment, in dem die Einheit nun eben wirklich vollzogen wird. In dem Moment, wo die Flagge ganz oben in dem leichten Wind flattern wird, dann ist es soweit. Dann gibt es nur noch ein Deutschland und wir werden dann die Nationalhymne hören und dann werde ich fein still sein. Die Nationalhymne, die dritte Strophe des Lieds der Deutschen, das dann die eine Nationalhymne sein wird für alle Deutschen. Jetzt beginnt der feierliche Vorgang. Nein, das waren die vielen anderen Fahnen, sehe ich gerade, die nun so ganz dicht um den Mast herum getragen werden. Noch wird sie nicht gehisst, die 60 Quadratmeter große, aber ein Meer von kleineren schwarz-rot-goldenen Flaggen über den Köpfen der Menschen werden sie geschwenkt. Und natürlich das erste Feuerwerk, ich würde mal sagen, es ist das Inoffizielle, denn das Eigentliche, das Festliche, das Höhenfeuerwerk, das man dann überall, von überall in Berlin sehen wird, das beginnt erst Punkt Mitternacht. Volker Mayer, wenn man hört, wie ruhig es dort zugeht und wenn man weiß, dass die Politiker dort alle in voller Zahl erschienen sind, die vorher bei dem Festakt drüben im Schauspielhaus waren, dann wundert man sich doch über die Ruhe, über die Disziplin und über die Ordnung, in der dieser ganze Vorgang sich abwickelt, nachdem wir ja auch gehört haben, dass es doch ziemlich turbulent zuging rund um den Schauplatz. Es gab ein Riesengedränge hier und es war zum Beispiel für mich wahnsinnig schwer, überhaupt hier durchzukommen. Aber nun sind die Reihen fest gefügt. Ich muss schon sagen, sie stehen hier wirklich so dicht an dicht, dass man sich gar nicht mehr bewegen kann. Ab und an sieht man mal grün berockte Polizisten mit ihren Weißhelmen. Sie versuchen, eine gewisse Ordnung einzuziehen, so eine Art Grippe in diese wogende Menge. Einfach auch, um die ganze Sache stabil zu halten. Bleiben sie dann da auch zwischen den Menschen stehen. Und jetzt wird es ganz wild. Sie hören den Jubel. Gleich ist es soweit. Es steigen die ersten Raketen, die von den Menschen offensichtlich mitgebracht worden sind. Jetzt werden die Fahnen wie wild geschwenkt. Und es beginnt tatsächlich das Hissen der Fahne, die künftig hier als Flagge der deutschen Einheit für immer hängen soll. Schon ist sie auf halbem Mast, aber sie muss natürlich ganz nach oben, denn es ist ein Freudentag. Und um das Reichstagsgebäude, rund um uns herum, um die Flagge, sind die Raketen, insbesondere rote, gelbe. Sie sollen gegen den dunklen Himmel auch ein Schwarz-Rot-Gold symbolisieren. Die Flagge, langsam geht sie nach oben und die Freiheitsglocke, ich glaube, Sie können sie hören, übertragen vom Rathaus Schöneberg. Es ist wie an Silvester, nur dass es ein ganz einmaliges Silvester sein wird. Gleich werden wir also die Nationalhymne hören. Ein unbeschreiblicher Jubel und eine Menschenmenge, die unübersehbar ist. Es müssen mehrere hunderttausend sein. Das ist die Wiedervereinigung, auf die wir alle 40 Jahre lang gewartet haben, von der alle gesprochen haben, Volker Meier. Sie vollzieht sich vor unseren Augen. Es ist in dieser Sekunde soweit. Für unsere Aufgaben sind wir uns der Verantwortung vor Gott und den Menschen bewusst. Wir wollen in einem vereinten Europa den Frieden der Welt dienen. Sie hören es im Hintergrund, meine Damen und Herren. Der Bundespräsident. Dankeschön, Volker Meier. Unbeschreiblichen Jubel. Hunderte von Raketen steigen jetzt auf in den Menschen. Und es sind Tausende von Fackeln, die jetzt angezündet sind. Und wie eine Dunstglocke jetzt schon der Rauch dieser Raketen. Die Menschen jubeln, die Flagge, die neue Flagge der deutschen Einheit. Sie weht ganz gemächlich im Wind, so als ob sie sagt: Lasst mal, Leute. Bleibt ganz ruhig. Es ist etwas passiert, worauf wir so lange Zeit gewartet haben. Und in diesem Moment ist ja auch 41 Jahre DDR eine Sache der Geschichte. Das ist vorbei. Und nun leben die Deutschen in einem Deutschland vor diesem Reichstagsgebäude, wo es die erste parlamentarische Demokratie gegeben hat, die Weimarer Republik. Und hier hatte Philipp Scheidemann sie ausgerufen 1918. Und hier war es, wo Ernst Reuter nach dem Krieg im September 1948 gesagt hatte: Ihr Völker der Welt, schaut auf diese Stadt. Jetzt schaut die ganze Welt auf diese Stadt. Und mit dieser Stadt. Sie ist ja nur Symbol auf dieses Land, das sich vereinigt hat. Und es ist kaum zu beschreiben, wie diese Menschen sich hier freuen. Wir haben es gesehen, hinter den Absperrungen, nicht nur bei den Politikern, die aus ganz Deutschland hier hingekommen sind, die sich eben die Hände gereicht haben, die sich gratuliert haben, der Bundesaußenminister dabei, der Bundespräsident, Willy Brandt, Oskar Lafontaine, Helmut Kohl mit seiner Frau und viele, viele andere. Nein, man sieht es auch an den Gesichtern der Menschen, die sich ringsum auch um das Brandenburger Tor jetzt freuen. Und alle können das gebrauchen, was eine Berliner Zeitung heute in fast 10 cm großen Lettern auf der ersten Seite titelte: Viel Glück, Deutschland. Das ist das, was wir in dieser Stunde eigentlich allen, uns allen wünschen können und müssen. Ein beeindruckendes Feuerwerk in etwa 300 Meter Höhe über dieser Stadt. Und wir werden versuchen, ein Feuerwerk von Informationen, von Beiträgen, Interviews, Reportagen bis 6 Uhr früh in dieser Gemeinschaftssendung der ARD vom Sender Freies Berlin und dem Westdeutschen Rundfunk für die ARD aus Berlin zu senden. Hier am Mikrofon in dieser Nacht bis 6 Uhr früh Manfred Erdenberger und Peter Pistorius. Auch dieses Stück Papier wird einmal zu den historischen Schriftstücken gehören. Mit der Laufnummer 1 vom 3. Oktober 0 Uhr 1, Eil, Eil, Einheit. Meldung der Deutschen Presseagentur. Die Deutschen sind nach 45 Jahren Trennung wieder in einem Staat vereint. Wir begrüßen noch einmal, wenn wir es nicht schon getan haben, so vollzählig jedenfalls noch nicht, alle Landessender, die in der ehemaligen DDR, wie wir jetzt sagen können und müssen, wenn wir überhaupt das Wort noch in den Mund nehmen, dabei sind die Landessender zwischen Mecklenburg und Sachsen und wir begrüßen Sie ganz herzlich in dieser Nacht der deutschen Einheit und deshalb geht auch unsere erste Schaltung nach Leipzig in die sächsische Metropole ganz natürlich, denn dort hat die friedliche deutsche Revolution vor weniger als einem Jahr begonnen. Eine Revolution, deren Früchte uns heute fast, möchte ich sagen, in den Schoß gefallen sind, die wir heute genießen wollen in vollen Zügen in dieser Nacht. Und dort begrüße ich jetzt meinen Kollegen Thomas Stein. Herr Stein, ich nehme an, Sie stehen irgendwo in der Stadt, wo eine dieser zahlreichen Montagsdemonstrationen sich abgewickelt hat. Wie ist denn die Stimmung? Die Stimmung hier in Leipzig ist ein bisschen gemischt. Natürlich hat es sehr viel Freude und Fröhlichkeit gegeben. Ich stehe hier mit dem Ü-Wagen auf dem Markt, also vor dem alten Rathaus der Messestadt. Und hier hatten sich mehrere tausend Menschen angefunden, um in den letzten Stunden der damals noch existierenden DDR hier zu feiern, Musik zu hören von der Gruppe Ranft, sich miteinander zu freuen, viele Flaschen Sekt zu köpfen und Bier zu trinken. Das Ganze hat dann im Stadium fortgeschrittener Fröhlichkeit allerdings auch dazu geführt, dass irgendwann ein Grüppchen von etwa 50 Rechtsradikalen hier eigentlich die Szene auf dem Markt beherrschte bis vor kurzem. Irgendwann flog dann eine Tränengasgranate und alles hat sich in Sicherheit bringen müssen. Ich hier in den Ü-Wagen, wo es noch relativ wenig belästigend war. Es hat dann einige Würfe mit Bierflaschen gegeben, Schaufensterscheiben gingen vereinzelt zu Bruch. Der Platz hat sich dann relativ rasch geleert. Zwar sind immer noch etliche hundert Menschen hier darauf, aber natürlich wollen die versuchen, sich die Stimmung nicht verderben zu lassen. Aber so das Feuer der inneren Begeisterung ist eigentlich in den wenigsten, glaube ich, entfacht, so ja, wie man es beobachten kann. Vielleicht sind ja auch die friedlichen Revolutionäre von ehedem, die in Ruhe feiern wollten, alle nach Berlin geströmt. Voll genug ist es dort, ja. Aber Ihren Worten entnehme ich, dass der Höhepunkt der Festlichkeiten dort mit einem kleinen Missklang zunächst mal überschritten ist. Der Höhepunkt der Festlichkeiten ist sicher überschritten. Den gab es direkt um Mitternacht mit dem Abbrennen von Feuerwerk und einem bengalischen Feuer. Ich will mal sehen, ob wir das hier vielleicht direkt mal einspielen können, wie das geklungen hat. Also, Tja, das klingt überall ähnlich. Ein Hauch von Silvester. Das klingt überall ähnlich. In der Tat hat schon den ganzen Tag über so etwas wie Silvesterstimmung geherrscht, 3 Monate zu früh. Es waren schon den ganzen Tag über die Knallereien zu hören, wie auch zu Silvester, wo bestimmte Leute es ja auch nicht abwarten können bis zum mitternächtlichen Termin. Und so war es auch heute hier. Die Stadt hat nach diesen Detonationskörpern gerochen und dauernd knallte ein um die Ohren. Ja, gab es denn auch Reden? Nein, Reden gab es bisher, ich muss sagen, erfreulicherweise eigentlich nicht. Das kommt dann morgen. Morgen bemächtigen sich wieder die Parteipolitiker der Szene. Sie wissen ja, dass hier auch ganz heftig Wahl gekämpft wird. Eben drum, ja. Und da wird man morgen also das Aufgebot hier in Leipzig bewundern können. Da wird einmal Kurt Biedenkopf sprechen und kurz danach Theo Weigel. Und für die Sozialdemokraten versucht mannhaft der hiesige Oberbürgermeister Hinrich Lehmann-Grube das Ganze zu konterkarieren, indem er mit seinen Stadträten einen Stadtbummel macht und sich volksnah gibt. Ja, schönen Dank, Thomas Stein, für diesen nächtlichen Überblick aus Leipzig. Und wir gehen gleich weiter von Leipzig wieder zurück nach Berlin auf den Marx-Engels-Platz zu Uli Leithold. Ja, Herr Erdenberger, ich habe hier die eindrucksvollen Minuten zwischen 23.59 Uhr und kurz nach Mitternacht erlebt auf dem Marx-Engels-Platz, auf dem es vergleichsweise leer geworden war, aber nicht minder eindrucksvoll, denn hier steht ja der ehemalige Staatsrat der ehemaligen DDR. Und wir sollten uns nochmal anhören, wie ich nicht nur alleine, sondern auch mit einigen Menschen zusammen diese Minuten erlebt habe. Es ist 0 Uhr, 3. Oktober 1919. Und in diesem Augenblick wird über dem Staatsrat, man muss nun sagen, über dem ehemaligen Staatsrat der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik die Bundesflagge aufgezogen. Bis vor 14 Minuten hing hier die schwarz-rot-goldene Fahne mit Hammer, Zirkel und Ehrenkranz. Nun die schwarz-rot-goldene mit dem Bundesadler in der Mitte. Die Fahne weht schlaff im Wind. Laserstrahlen zucken durch den dunklen Berliner Himmel. Begeisterung hier auf dem Marx-Engels-Platz. Sekt und Bier. Entschuldigung, darf ich Sie mal fragen, was Sie in diesem Moment empfinden? Das ist schwer, ganz schwer zu sagen. Vor allen Dingen Freude, aber auch ein bisschen Wehmut, denn wir sind aufgewachsen in diesem Staat und es ist nicht so einfach. Aber ich bin froh über die Freiheit. Was empfinden Sie jetzt in diesem Augenblick, da es die Deutsche Demokratische Republik nicht mehr gibt und Deutschland vereint ist? Also mein Herz ist irgendwie... Die Klappen haben sich geöffnet, muss ich sagen. Ich bin von Natur aus optimistisch und ich sehe sehr optimistisch in die Zukunft, egal was manche auch sagen werden, ja. Das war die letzte Stunde vor der Wiedervereinigung, wie sie in der Gemeinschaftssendung der ARD zu hören war. Morgen in den Archivschätzen um 14 Uhr hören Sie die Live-Übertragung des Festaktes zur Wiedervereinigung aus der Paulskirche am 3. Oktober 1990. Noch einen schönen Feiertagsabend wünscht Ihnen Christiane Kreiner.